Willkommen in der Grauzone. Vieles in Italien liegt im Argen. Patronagepolitik und Korruption lassen den Staatsapparat auf der Stelle treten. Ein großer Teil der Wirtschaft basiert auf Schwarzarbeit und ist daher für das Gesetz unsichtbar, während weite Bereiche der sichtbaren Wirtschaft von Ineffizienz und Kungelei blockiert werden. Die italienische Gesellschaft ist offenbar unheilbar von denselben Lastern befallen. Außerdem besteht wenig Aussicht, dass die Italiener eine Regierung wählen, die ehrlich, entschlossen und stark genug wäre, die Reformen einzuführen, die ihr Land so dringend braucht. Denn solange Italien im derzeitigen Zustand verharrt, liegt ein dauerhafter Sieg über die Cosa Nostra, die Camorra und die 'Ndrangheta in weiter Ferne. Und trotzdem hat Italien heute mehr Grund, optimistisch zu sein als zu irgendeinem Zeitpunkt in der Vergangenheit. Die Anti-Mafia-Staatsanwälte und Polizeikräfte Italiens sind unterbezahlt, schlecht ausgerüstet und unterbelegt. Sie agieren unter sehr feindseligen Bedingungen. Doch aufgrund ihres Engagements, ihres Mutes und ihrer Professionalität wird für Italiens Verbrechervereinigungen das Leben härter denn je. Auch wenn die Mühlen der italienischen Justiz besonders langsam mahlen, sitzen Mafiosi, Camorristi und 'Ndranghetisti jetzt tausende von Jahren im Gefängnis ab. Ebenso wichtig ist, dass viele Milliarden Euro ihres zusammengestohlenen Reichtums beschlagnahmt wurden. Blickt man heute zurück auf die Geschichte von Italiens Verbindung zu den Mafias seit dem Zweiten Weltkrieg, ist die größte und positivste Veränderung, dass Polizei und Justiz endlich ihre Pflicht erfüllen. Jetzt ist es am italienischen Volk, auch die seine zu tun. Auf Wiederhören bei Audible.